Lächeln und alle Fehler verstecken und tun, als ob wir jemand wären, der wir nicht sind. Weil niemand die Wahrheit wissen will. Niemand will wissen, wer man wirklich ist, wie man sich fühlt. Niemand die Wahrheit wissen will.